Lektion 19. 19a. 19a. Интересуетесь дегустациями вин? Попробуйте. Wer macht denn Ihre Exporte, Herr Maibel? Firma Groß in Graz. Aber ich habe auch Direktabnehmer im Ausland. Der Riesling ist sehr gut. Den nehme ich auf jeden Fall. Ab welcher Menge können wir uns denn mal über gute Exportpreise unterhalten? Na, ich würde sagen, ab 300 Flaschen mache ich Ihnen einen guten Preis. Frau Zöllner, was haben Sie denn? Sie sind ja plötzlich ganz blass geworden. Ach, ich glaube, der Riesling hat mir zu gut geschmeckt. Wenn ich so weitermache, bin ich blau und dann müssen wir hier übernachten, Herr McCarthy. Na, das ist doch eine hervorragende Idee. Dann können wir uns Zeit lassen und ich zeige Ihnen noch ein paar besondere Jahrgänge. Oh je, ich glaube, wir werden morgen früh einen Kater haben. Hören Sie gut zu und wiederholen Sie. Кто экспортирует ваш товар, господин Майбель? Wer macht denn Ihre Exporte, Herr Maibel? Компания Groß из Граца. Firma Groß in Graz. Но я также имею прямые контакты за границей. Aber ich habe auch Direktabnehmer im Ausland. Riesling очень хороший. Der Riesling ist sehr gut. Я обязательно возьму его. Den nehme ich auf jeden Fall. Начиная с какого объема продажи можно говорить о разумных ценах на экспорт? Ab welcher Menge können wir uns denn mal über gute Exportpreise unterhalten? Ну, думаю, начиная с партии по 300 бутылок, я назначил бы вам хорошую цену. Na, ich würde sagen, ab 300 Flaschen mache ich Ihnen einen guten Preis. Госпожа Цёльнер, что с вами? Frau Zöllner, was haben Sie denn? Вы внезапно побледнели. Sie sind ja plötzlich ganz blass geworden. Кажется, Рислинг слишком мне понравился. Ich glaube, der Riesling hat mir zu gut geschmeckt. Если я продолжу в том же духе, я захмелею, и нам придется ночевать здесь, господин Маккарти. Wenn ich so weitermache, bin ich blau, und dann müssen wir hier übernachten, Herr McCarthy. Да ведь это отличная идея. Na, das ist doch eine hervorragende Idee. Тогда у нас будет время, и я покажу вам парочку особенных урожаев. Dann können wir uns Zeit lassen und ich zeige Ihnen noch ein paar besondere Jahrgänge. О боже, думаю, завтра с утра у нас будет похмелье. Oh je, ich glaube, wir werden morgen früh einen Kater haben.